Heute das Radiomuseum. Sie hören Die Utopie und ihre Gefährdungen. Ein Gespräch zwischen den Philosophen Ernst Bloch und Theodor W. Adorno. Aufgenommen im Frühjahr 1964 in Baden-Baden. Sehr früh, schon im Jahr 1921, hatte Adorno, 18-jährig, Ernst Blochs Erstlingswerk Geist der Utopie tief beeindruckt gelesen. Und umgekehrt dürfte Bloch durch die gemeinsamen Freunde Walter Benjamin und Siegfried Krakauer auf Adorno aufmerksam geworden sein, noch bevor im Jahre 1928 die erste persönliche Begegnung zustande kam. Im amerikanischen Exil kam es Ende 1942 zum Bruch der Freundschaft, wobei die für Bloch inakzeptable Haltung des Instituts für Sozialforschung, dem Adorno angehörte, gegenüber anderen intellektuellen Exilanten den Konflikt Anlass lieferte. Eine Wiederannäherung erfolgte erst Anfang der 60er Jahre nach der Übersiedlung Blochs von Leipzig nach Tübingen. In dieser Situation beförderte das Gespräch, das Sie im Folgenden hören, die Wiederannäherung durch den Dialog. Es geht darin um die Fragen, wo liegen die Trauminseln unserer Wünsche? Welche Rolle spielt im Reich der Utopie der Tod? Was geschieht, wenn Träume sich erfüllen? Im Dialog mit Adorno grenzt Bloch sein Prinzip Hoffnung vom naiven Fortschrittsoptimismus ab. Hoffnung und Gefahr sind Schwestern. Als Moderator greift gelegentlich Horst Krüger ins Gespräch ein, das von Adorno eröffnet wird. Ja, wenn ich also das Erste sagen soll, wozu ich vielleicht gar nicht legitimiert bin, da mein Freund Bloch schließlich der ist, der überhaupt das Wort Utopie schon in seinem Frühwerk Geisterutopie wieder zu Ehren gebracht hat, dann möchte ich zunächst einmal daran erinnern, dass unzählige sogenannte utopische Träume, wie also das Fernsehen, wie die Möglichkeit, auf andere Sterne zu kommen, wie eine Bewegung schneller als der Schall, sich erfüllt haben, dass aber diese Träume, indem sie sich erfüllt haben, alle so wirken, wie wenn dabei das Beste vergessen worden wäre, dass man ihrer also nicht froh wird, dass diese Träume selber in ihrer Verwirklichung einen eigentümlichen Charakter der Ernüchterung des Geistes des Positivismus und darüber hinaus der Langeweile angenommen haben. Und ich meine das allerdings so, dass es sich dabei nicht einfach darum handelt, dass das, was wirklich wird, gegenüber dem als unendlich vorgestellten Möglichen vorweg etwas Einschränkendes hat, sondern in einem viel handfesteren Sinn, nämlich, dass man sich dann fast immer durch die Erfüllung der Wünsche um den Inhalt der Wünsche betrogen sieht, wie in dem Märchen, wo dem Bauern drei Wünsche freigegeben sind und der auf dem einen, ich glaube, seiner Gattin eine Wurst an die Nase wünscht und einen zweiten dann dazu benutzen muss, um die Wurst von der Nase wieder wegzuwünschen. Ich meine also, man kann in die Ferne sehen, aber anstatt dass nun da also die Imago der Lilith, die erotische Utopie aufgeht, sieht man dann bestenfalls irgendeine mehr oder minder hübsche Schlagersängerin, die einen noch um ihre Hübschheit betrügt, indem sie anstatt sich zu zeigen irgendwelchen Unsinn singt, der im Allgemeinen darin besteht, dass Rosen und Mondnacht miteinander in Harmonie ständen. Und darüber hinaus könnte man vielleicht sagen, verallgemeinend, dass die Erfüllung der Utopie im Allgemeinen nur in einer Wiederholung des Immergleichen heute besteht. Also wenn es bei Busch heißt, schön ist es auch anderswo und hier bin ich sowieso, dann beginnt dieses Wort in der Erfüllung der technischen Utopien heute eine grauslige Bedeutung anzunehmen, nämlich dass das und hier bin ich sowieso auch Besitz ergreift von dem anderswo, wo sich noch der Mr. Pief mit dem großen Perspektiv hingewünscht hat. So vollkommen und so großartig ist die Erfüllung auch nicht. Es sind ja nun sehr begrenzte Wunschträume. Man könnte doch den sehr alten Wunsch zu fliegen hinzufügen, wobei aber in dem Gedicht von Demel es, wenn ich mich recht erinnere, weiter heißt, um so frei zu sein, wie die Vögel sind. Da steckt er auch drin. Also, es bleibt ein Rest. Es ist doch vieles nicht erfüllt, sondern banalisiert durch die Erfüllung. Um von den tiefen Gesichtspunkten, tieferen Gesichtspunkten abzusehen, dass jede Verwirklichung eine Melancholie mit sich führt, eine Melancholie der Erfüllung. Selbst wenn es wirklich die Erfüllung ist, denkbar ohne Rest, nie wirklich, aber denkbar oder postulierbar ohne Rest. Aber sehe ich nur dieses, dass die Abwertung von Utopie eingedreht ist. Ich glaube übrigens, dass es sehr alt ist. Und dass der Slogan, das ist nur eine Utopie, als Entwertung, als Wolkenkuckucksheim, als Wishful Thinking, ohne jeden Inhalt, ohne Möglichkeit, eine Durchführung, Schwärmerei, Träumerei, in einem banalen Sinn, selbst schon banalen Sinn, dass diese sehr alt ist und nicht erst unsere Zeit gebraucht hat. Ich weiß auch nicht genau, ob unsere Zeit, im Gegenteil, selbst in dieser Schicht eine Aufwertung zum Utopischen gebracht hat. Das heißt nur nicht mehr so, es heißt Science Fiction in der Technik. Es heißt Wasser auf alte Mühlen in der Theologie, in der sehr stark, also das von mir behandelte Prinzipium, Hoffnung, eine Rolle zu spielen beginnt, der Optativ, wenn es doch so wäre, eine Rolle zu spielen beginnt, die Rolle der Realität, dass es wirklich so war und stimmt, überholt. Das wird nicht mehr utopisch genannt, oder wenn es genannt wird, vielleicht nicht ohne Assoziation an die alten, vor allem die sozialen Utopien. Aber ich glaube, dass wir ungeheuer nah und nicht nur sehr entfernt, was die Inhalte angeht, wenn nicht an der Utopie, sondern an dem Topos der Utopie leben. Ein leerer Topos, also Utopia, ist ja von vornherein bei Thomas More eine Ortsbestimmung auch gewesen. Mehr als bei Aristophanes im Wolkenkuckucksheim. Ortsbestimmung eines Landes, hier verlegt in einer Insel auf der fernen Südsee. Und der Wandel ist später, dass es aus dem Raum in die Zeit kommt, also die späteren, die Utopisten des 18., vor allem des 19. Jahrhunderts, Fourier und Ohren, das heißt Simon und Cabé, die legen es ja in die Zukunft. Es ist ein Wandel des Topos aus dem Raum in die Zeit. Es ist fertig auf einer fernen Insel, nur ich bin nicht dort. Im anderen Fall, wenn es in die Zukunft und in echte verlegt wird, bin ich nicht nur nicht dort, sondern es selbst ist nicht bei sich. Es gibt diese Insel gar nicht. Aber sie ist nicht etwa Nonsens oder schlechthin Schwärmerei, sondern sie ist eine noch nicht im Sinn einer Möglichkeit, dass es sie geben könnte, wenn wir etwas dafür tun. Nicht nur, wenn wir hinfahren, sondern indem wir hinfahren, hebt sich die Insel Utopia aus dem Meer des Möglichen. Das ist selbst Utopie. Aber ein neuer Inhalt. Ich glaube, in diesem Sinn ist Utopie auch im Bewusstsein nicht so abgegolten. Trotz der entsetzlichen Banalisierung, die es erlitten hat, und trotz des Auftrags, hier werde ich übereinstimmen mit meinem Freund Adorno, trotz des Auftrags, den eine angeblich total saturierte und jetzt bereits klassenlose und nicht mehr antagonistische Gesellschaft, der Schein dieser Gesellschaft oder das Interesse an einer solchen Gesellschaft, so vollkommen zu sein, dass das einen Auftrag gibt, aber nicht im Sinn einer Entwertung, sondern in dem Schwindel einer Erfüllung, wodurch die Utopie gar nicht mehr genannt zu werden braucht, denn wir haben das ja in einer neuwilhelminischen Weise so herrlich weit gebracht. Ja, ich stimme dem sehr zu und benutze das, deinen Einwand, den du implizit ausgesprochen hast, dazu, mich ein bisschen zu berichtigen. Es war nicht meine Absicht, etwa die Technik und die angeblich mit der Technik zusammenhängende Nüchternheit verantwortlich zu machen für diese seltsame Schrumpfung des utopischen Bewusstseins. Sondern es scheint mir vielmehr, dass es sich um etwas handelt, was sich vielmehr auf den Gegensatz der einzelnen technischen Errungenschaften und Innovationen zu dem Ganzen, und zwar zu dem gesellschaftlichen Ganzen, bezieht. Was Utopie ist, als was Utopie vorgestellt werden kann, ja, das ist die Veränderung des Ganzen. Und von einer solchen Veränderung des Ganzen ist in all diesen sogenannten utopischen Errungenschaften, die übrigens alle wirklich, wie du sagst, doch sehr bescheiden, sehr eng sind, grundsätzlich verschieden. Mir will es so vorkommen, als ob das, was subjektiv dem Bewusstsein nach den Menschen abhanden gekommen ist, die Fähigkeit ist ganz einfach, das Ganze sich vorzustellen als etwas, was völlig anders sein könnte. Dass die Menschen vereidigt sind auf die Welt, wie sie ist. Und dass dieses abgesperrte Bewusstsein der Möglichkeit gegenüber, das hat nun allerdings einen sehr tiefen Grund, einen Grund, von dem ich denken würde, dass er gerade mit der Nähe der Utopie, von der du zu tun hast, sehr zusammenhängt. Meine These dazu würde lauten, dass im Innersten alle Menschen, ob sie sich zugestehen oder nicht, wissen, es wäre möglich. Es könnte anders sein. Sie könnten nicht nur ohne Hunger und wahrscheinlich ohne Angst leben, sondern auch als Freie leben. Gleichzeitig hat ihnen gegenüber, und zwar auf der ganzen Erde, die gesellschaftliche Apparatur sich so verhärtet, dass das, was als greifbare Möglichkeit, als die offenbare Möglichkeit der Erfüllung ihnen vor Augen steht, ihnen sich als radikal unmöglich präsentiert. Und wenn nun heute die Menschen universal das sagen, was in harmloseren Zeiten wohl nur ausgepichten Spießbürgern vorbehalten war, ach, das sind ja Utopien, ach, das ist ja nur im Schlaraffenland möglich, im Grunde soll das auch überhaupt gar nicht sein, dann würde ich sagen, das kommt davon, dass die Menschen den Widerspruch zwischen der offenbaren Möglichkeit der Erfüllung und der ebenso offenbaren Unmöglichkeit der Erfüllung nur auf die Weise zu bemeistern vermögen, dass sie sich mit dieser Unmöglichkeit identifizieren und diese Unmöglichkeit zu ihrer eigenen Sache machen und dass sie also mit Freud zu reden, sich mit dem Angreifer identifizieren und dass sie sagen, dass das nicht sein soll, von dem sie fühlen, dass es gerade ja sein sollte, aber dass es durch eine Verhexung der Welt ihnen vorenthalten wird. Ich hätte die Frage zu stellen, Herr Professor Bloch, was ist denn eigentlich der Inhalt der Utopien? Ist das Glück? Ist das Erfüllung? Oder ist das das Wort, was eben einmal auftauchte, vielleicht einfach Freiheit? Was wird da eigentlich auf? Utopien traten auf, wenn ich auf diese Frage eingehen kann, die gehört ja zu unserem Thema, lange Zeit ausschließlich als gesellschaftliche Utopien. Die Träume von einem besseren Leben, bei Thomas More steht es im Titel, der Staat, die Res Publica. Die Optima Res Publica ist bei Thomas More gesetzt. Das ist also eine Veränderung der Welt zur größtmöglichen Ermöglichung von Glück, von sozialem Glück. Es ist nicht so, dass die Utopien ohne Fahrplan wären. Utopien sind von gesellschaftlichen Verhältnissen in ihrem Inhalt völlig abhängig. Thomas More, der im beginnenden englischen Imperialismus lebt, im elisabethanischen Zeitalter, hat als Pathos nun liberale Zustände bei seinen Insulanern. Campanella, 100 Jahre später, in der Zeit der Hispanisierung Italiens, also der Philipp II. Welt, die losging. Und nach dem Galilei-Prozess oder der Atmosphäre des Galilei-Prozesses setzt dieses Gegenspiel zur Freiheit unsere gesellschaftlichen Verhältnisse und alle Verhältnisse können nur in Ordnung kommen, wenn die größtmögliche Ordnung herrscht. Wenn es ins Lot kommt, wie der sehr signifikante Ausdruck ja lautet, weiter lautet. Aber das Ziel bei beiden ist immer das Traumreich, das mehr oder minder objektiv fundierte, oder im Traum mindestens fundierte und nicht ganz sinnlose Traumreich eines besseren gesellschaftlichen Lebens. Daneben zeichnen sich bei Campanella auch schon und bei Bacon die technischen Utopien, in der Nova Atlantis, bei Bacon, im Templum Salomonis. Das war eine Situation einer vollendeten technischen Hochschule, in der ungeheuerliche Erfindungen, ein ganzes Programmheft von Erfindungen gegeben wird. Dabei hört es noch um eine viel ältere Schicht, die wir nicht weglassen, wir am wenigsten weglassen wollen, das Märchen. Das Märchen ist erfüllt nicht nur von sozialer Utopie, also des besseren Lebens und der Gerechtigkeit. Das ist schon ein anderes Feld, auf das wir vielleicht später kommen, nämlich das Naturrecht, das nicht mit der Utopie zusammenfällt. Sondern es hat auch technische Utopien, vor allem in orientalischen Märchen, also das Zauberpferd in 1001 Nacht. Da gibt es sogar einen Auf- und Abstieghebel, das ist ein Hubschrauber im Zauberpferd. Und man kann das als Modellbuch für Erfindungen lesen, 1001 Nacht, an vielen Stellen. Bacon geht auch das ein und grenzt sich nun das Märchen ab, dass das, was er meint, diese reale Magie, sich zu den alten Wunschbildern des Märchens verhält, wie die Taten Alexanders zu den Taten der Tafelrunde des Königs Artus. Aber es ist in beiden etwas drin. Wie gesagt, es ändern sich also etwas, der Inhalt jeder gesellschaftlichen Lage im 19. Jahrhundert tritt nun die Verbindung mit der vorhandenen Gesellschaft deutlich auf, am deutlichsten bei Saint-Simon und bei Fourier, der ein großer, exakter, nüchterner Analytiker war, schon in seiner Schrift, die Carte Mouvement, 1808, wo das Monopolkapital schon prophezeit ist, also eine negative Utopie in dem Fall, die es auch gibt. Es ändern sich die Inhalte, aber eine Invariante der Richtung ist da. Psychologisch sozusagen ausgedrückt, dass die Sehnsucht, ganz ohne Rücksicht mal auf die Inhalte der Sehnsucht, die durchgehende und vor allen Dingen die einzige ehrliche Eigenschaft aller Menschen ist. So, da ist sie schon fundiert. Nun aber beginnen die Fragen und Finessen, was ersehne ich denn als das Optimum? Aber wie gesagt, man muss hier aus dem Stammhaus der Utopien, nämlich aus den sozialen Utopien, ausziehen, etwas, um, gerade was du sagst, was das Ganze angeht, um die doch anderen Utopiegegenden auch zu sehen, die nicht den Namen haben. Technik, da ist es schon klar geworden. Es gibt Architektur, die nie gebaut wurde, die gezeichnet wurde. Wunscharchitektur, großen Stils. Es gibt die Theaterarchitektur, wo mit Pappe etwas billig und mit geringen Kosten hergestellt ist, wo also das Geld fehlte und die Technik nicht reif war. Im Barock vor allem, im Wiener Barocktheater gibt es großartige Bauten, die niemals bezogen werden können, weil es aus Pappe und Schein sind, aber doch erscheinen. Es gibt die medizinischen Utopien, die nichts Geringeres in sich haben wie die Abschaffung des Todes. Ein ganz närrisches Fernziel. Das ist aber sowas Nüchternes, Abschaffung und Erleichterung des Schmerzes, das ist nun in Bar viel einfacher und ist erreichbar gewesen mit der Erfindung der Anästhesie. Aber am Ende nicht nur Krankheit, sondern dieses soll abgeschafft werden und Utopie, dass die Menschen nach einer Operation gesünder sind, als sie vorher waren. Also Umbau des Organismus, genau wie ein Umbau des Staates. Es gibt nun vor allen Dingen, wie ich schon am Anfang sagte, das Utopische in der Religion. Das ist ja das himmlische Reich, das ist das, was am Ende erscheint, das ist das, was verkündet wird, das ist das, was der Messias, der Christus bringt. Ferne Wunschbilder mit ungeheurem Inhalt und auch mit großer Tiefe, die hier vorerscheinen, sodass ich glaube, man muss auch bei den sozialen Utopien sehen, was da alles mitklingt und in Gang kommt. Nur und ausschließlich, und das macht die Sache einzig diskutierbar, nach Maßgabe der vorhandenen Bedingungen, aber im Raum, im Topos einer objektiv realen Möglichkeit. Das ist nicht umsonst das Stiefkind in den Kategorien, schlecht behandelt und auch nicht deutlich genannt. Auch bei Hegel schlecht behandelt. Bei Hegel schlecht behandelt, bei ihm muss es schlecht behandelt werden. Der Diodorus, diese alte Sache, Kyrion, also es gibt nichts Mögliches, aber was möglich ist, ist es wirklich. Wenn es nicht wirklich wäre, wäre es nicht möglich geworden. Also die Möglichkeit ist absolut eine subjektiv reflexive Kategorie. Und kriegt deshalb eine aufs Dach. Und kriegt eine aufs Dach. Fürchterlich aufs Dach. Wenn aber nun der Ozean der Möglichkeit viel größer ist als unterbewohntes Land der Wirklichkeit, die man dann also ohne Assoziationen zu erregen, ich bitte um Entschuldigung, Vorhandenheit nennen könnte. Bitte. Vorhandenheit nennen könnte, ohne die Eigentlichkeit zu strapazieren, dann ist das, hat das eine schlechte Presse gehabt und wurde mit ganz deutlichem Interesse, die Welt nicht ins Mögliche hin zu verändern, wurde schlecht behandelt und wie gesagt, trat nicht genügend und nicht ebenfalls ohne eine Beschimpfung, die ganz der Beschimpfung der utopischen parallel läuft, in den philosophischen Gesichtskreis. Ja. Ich darf vielleicht noch einen Augenblick auf die von Herrn Krüger aufgeworfene Frage zurückkommen, nach dem Inhalt des Utopischen. Ich glaube, dass du eine ganze Reihe von, ja, wie soll man sagen, Illustrationen ganz verschiedener Typen utopischen Bewusstseins beigebracht hast. Das hat mit der Sache sehr viel zu tun. Es gibt nämlich nicht so etwas wie einen einzelnen fixierbaren utopischen Inhalt. Wenn ich von dem Ganzen gesprochen habe, so habe ich dabei keineswegs nur an das System des Zusammenlebens der Menschen gedacht, sondern wirklich daran, dass alle Kategorien sich ihrer eigenen Zusammensetzung nach verändern können. Ich würde also sagen, es gehört zum Begriff der Utopie wesentlich dazu, dass sie nicht darin besteht, dass sich eine bestimmte, einzelne, herausgegriffene Kategorie verändert, von der aus sich alles konstituiert. Zum Beispiel die Kategorie des Glücks allein als Schlüssel der Utopie anzunehmen. Auch nicht die Kategorie der Freiheit? Die Kategorie der Freiheit isoliert auch nicht. Wenn es damit abginge, dass man die Kategorie der Freiheit allein als Schlüssel der Utopie ansehen würde, dann wäre wirklich der Inhalt des Idealismus gleichbedeutend mit der Utopie, denn der Idealismus will ja nichts anderes als die Realisierung der Freiheit, ohne die Realisierung des Glücks dabei eigentlich mitzudenken. Also es ist schon ein Zusammenhang, in dem all diese Kategorien vorkommen, in dem ebenso die Isolierung der Kategorie des Glücks, die als Isolierte immer etwas Armseliges und den anderen Betrügendes hat, sich verändern würde, wie auf der anderen Seite auch die Kategorie der Freiheit, die dann nicht mehr Selbstzweck und gar Selbstzweck der Innerlichkeit wäre, sondern die sich erfüllen müsste. Ich glaube aber allerdings, und es hat mich sehr berührt, dass du gerade darauf gekommen bist, denn meine eigenen Erwägungen kreisen in der letzten Zeit sehr um diesen Punkt ernst, dass die Frage nach der Abschaffung des Todes in der Tat der neuralgische Punkt ist. Darum geht es eigentlich. Man kann das sehr einfach feststellen. Man braucht nur irgendwann einmal bei sogenannten wohlgesinnten Menschen, ich borge den Ausdruck von Ulrich Sonnemann, der ihn erfunden und eingeführt hat, von der Möglichkeit der Abschaffung des Todes zu sprechen. Da wird also, wie wenn man in ein Polizeirevier einen Stein wirft und dann zur Tür heraus ein Schutzmann kommt, wird man sofort der Reaktion begegnen, ja, wenn der Tod abgeschafft würde, wenn die Menschen nicht mehr sterben würde, das wäre das Allerschlimmste und Allerentsetzlichste. Und ich würde sagen, genau diese Reaktionsform ist das, was eigentlich dem utopischen Bewusstsein am allermeisten entgegensteht. Das, was noch über die Identifikation der Menschen mit bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen hinausgeht, worin sich die verlängern, ist die Identifikation mit dem Tod. Und utopisches Bewusstsein meint ein Bewusstsein, dass für das also die Möglichkeit, dass die Menschen nicht mehr sterben müssen, nicht etwas Schreckliches hat, sondern im Gegenteil, das ist, was man eigentlich will. Es ist übrigens sehr bezeichnend, du hast vorhin von Vorhandenheit gesprochen, es ist sehr bezeichnend, dass Heidegger die Fragestellung nach der Möglichkeit einer Existenz ohne Tod gewissermaßen abwertet als eine bloß ontische Fragestellung, die bloß das Daseinende betrifft und der Ansicht ist, dass der Tod gleichsam seine absolute ontologische, also wesenhafte Dignität auch dann behielte, wenn ontisch, also im Bereich des Seienden der Tod verschwände, dass also diese Heiligung des Todes oder Verabsolutierung des Todes in der gegenwärtigen Philosophie, die ich jedenfalls als die schlechthin antiutopische empfinde, eigentlich auch die Schlüsselkategorie ist. Ich würde also sagen, es gibt keine einzelne Kategorie, durch die die Utopie sich benennen lässt. Aber wenn man sehen will, wie dieser ganze Komplex sich entscheidet, dann geht es um diese Frage eigentlich am allermeisten. Kommt in zwei Regionen aber vor. Die Beschäftigung mit dem Tod, also einmal praktisch oder empirisch in der Medizin, amtsmäßig sozusagen, und dann der Theologie. Das Christentum siegte in den ersten Jahrhunderten mit dem Ruf, ich bin die Auferstehung und das Leben. Siegte nicht mit der Bergpredigt und siegte nicht mit der Eschatologie. So mit diesem siegte es. Gab sozusagen ein Wettrennen, wie man um Eleusis, die Wiedergeburt Persephone, und so, wie man das nun in die veränderte Welt, in der nicht mehr die griechische Mythologie galt, wie man das wieder einsetzen könnte. Sodass die Theologen das auch haben. Aber dass die Abwertung des Optatives, befreit zu werden vom Leib dieses Todes, Paulus, dass die Abwertung dieses Optatives, zunächst nicht mehr als das und auf lange nicht mehr als das, die kommt dem anderen entgegen. Indem ja doch in der Tat der Tod die härteste Gegenutopie darstellt. Der Breitschlag am Ende macht allen unseren mindestens den individuellen Zweckreihen ein Ende. Entwertet also auch das Vorher. Und wenn nun nichts da ist, es gibt ein Bild von Voltaire über die Trostlosigkeit, die vollendete Trostlosigkeit, die darin liegt, dass wenn man einem Schiffbrüchigen, der in den Wellen schwimmt und kämpft und ringt um sein Leben, wenn man dem die Mitteilung macht, dass dieser Ozean, in dem er sich befindet, keine Ufer hat, sodass der Tod vollkommen im Jetzt steckt, in dem er ist, und gar kein Streben nötig ist, denn es kommt hier nirgends an. Es bleibt immer dasselbe. Also diese stärkste Gegenutopie ist allerdings etwas, ich weiß nicht, ob das der Gang unserer Handlung ist, auf den wir zusteuern, aber zur Erschwerung mag es doch gesagt werden, denn sonst gäbe es nämlich dieses heideckische Wesen gar nicht. Wenn nicht hier in dieser Realität, die unausweichlich ist und die keine Geschichte bisher hat, keine Veränderung hat in ihrem realen Vorgang, wenn diese Realität nicht selbst sich so außerordentlich sperrte dagegen. Die Brores Exempel, aber damit kommen wir auf ein Gebiet, das dieses transzendiert. Ich habe schon als Transzendenz, Sie sprachen die Freiheit. Das ist meiner Meinung nach schon ein Transzendieren aus den Sozialutopien heraus, denn die reden davon zwar, aber im Sinn des Glücks ist das bestmögliche Zusammenleben durch Freiheit oder durch Ordnung bestimmt. Da ist die Freiheit eine Variable und eine Hilfskonstruktion für das bestmögliche Leben. Freiheit als Pathos kommt nicht in der Utopie vor, sondern im Naturrecht, und zwar im liberalen Naturrecht des 18. Jahrhunderts. In Verbindung mit aufrechtem Gang, in Verbindung mit menschlicher Würde, die die Freiheit gibt. Odoardo und Tell und die Dramen von Alfieri sind voll von solchen Freiheitsgestalten großen Stils, die auf sich selbst stehen und Quos ego und in Tyrannos rufen. Nicht? Das ist Naturrecht. Das ist auch im Raum von objektiv-realer Möglichkeit, aber nicht dasselbe wie soziale Utopie. Und das andere gar. Mir sagte ein Theologe, diese zwei Glieder, diese zwei utopischen Glieder, hier einmal auch das Naturrecht utopisch genannt, Abschaffung, Konstruktion eines Zustands, in dem es keine mühseligen Beladenen gibt. Das wäre der Inhalt der sozialen Utopien, das habe ich versucht darzustellen. Naturrecht ist Konstruktion eines Zustands, in dem es keine erniedrigten Beleidigten gibt. Das ist das Zweite, ist auch möglich. Aber nun das Dritte, womit die sich abgeben, und es ist doch nicht das Wunder, sondern der Tod ist des Glaubens liebstes Kind, lässt sich dann hier sagen. Und ein Wunder gehört dazu, um den Tod aus dem Sichtkreis zu bringen. Das heißt dann Auferstehung Christi. Dieser Glaube, dieses andere dagegen, Wer rettet mich vor dem Tod, vor den Kiefern des Todes? Wie es in der Bibel heißt, im Neuen Testament. Dieses ist doch transzendent, das können wir ja nicht machen. Da muss man nur die Taufe der Tod Christi, Auferstehung haben. Es ist also etwas, das auch das Utopische in der Wahl seiner möglichen Mittel transzendiert und gehört zur Utopie. Ja, also das glaube ich auch. Denn die Abschaffung des Todes sich einfach als einen scientifischen Vorgang vorzustellen, also sozusagen dadurch, dass man die Schwelle zwischen dem organischen und dem anorganischen Leben durch weitere Entdeckungen überschreitet, das ist es wohl nicht, worum es dabei geht. Aber ich glaube allerdings, dass ohne dieses Moment, also ohne die Vorstellung eines, ja, vom Tod befreiten Lebens, der Gedanke an die Utopie, der Gedanke der Utopie, überhaupt gar nicht gedacht werden kann. Andererseits liegt aber in dem, was du nun, und ich würde sagen, mit großem Recht gesagt hast, über den Tod, darin liegt ein Hinweis. Es gibt in der ganzen Utopie etwas sehr tief Widerspruchsvolles. Nämlich, dass sie auf der einen Seite, ja, ohne die Abschaffung des Todes nicht, gar nicht konzipiert werden kann. Dass aber auf der anderen Seite diesem Gedanken selber, ich möchte sagen, die Schwere des Todes und alles, was damit zusammenhängt, innewohnt. Wo dieses nicht drin ist, wo die Schwelle des Todes nicht zugleich mitgedacht wird, da gibt's eigentlich auch keine Utopie. Und das, will mir scheinen, hat für die, ja, wenn ich das so grauslich ausdrücken darf, für die Erkenntnistheorie der Utopie eine sehr schwere Konsequenz. Sehr schwere? Konsequenz. Ja. Dass man nämlich die Utopie nicht positiv ausmalen. Jeder Versuch, die Utopie nun positiv einfach zu beschreiben, auszumalen, so und so wird das sein, wäre ein Versuch, über diese Antinomie des Todes hinwegzugehen und so zu reden, von der Abschaffung des Todes, als ob der Tod nicht wäre. Das ist vielleicht der tiefste Grund, der metaphysische Grund, dafür, dass man eigentlich von Utopie nur negativ reden kann, wie es die große Philosophie schon in Hegel und dann viel nachdrücklicher noch in Marx ja bestimmt hat. Negativ heißt nicht in Abwertung natürlich. Nicht in Abwertung der Utopie, ja, sondern nur in der bestimmten Negation dessen, was ist. Weil das die einzige Gestalt ist, in der ebenso der Tod mit ist, mit drin ist. Denn der Tod ist ja nichts anderes als die Gewalt dessen, was bloß ist und was dabei nicht wird. Wie auf der anderen Seite doch auch der Versuch, darüber hinauszukommen. Und deshalb glaube ich, aber das ist nun sehr thesenhaft, dass das Verbot des Auspinselns der Utopie oder das Verbot, bestimmte Utopien im Einzelnen zu entwerfen, wie es Hegel und Marx haben. Hegel? Hegel hat es insofern, als er den Weltverbesserer prinzipiell ja abwertet und ihm gegenüber, und das hat Marx unmittelbar von ihm genommen, den Gedanken der objektiven Tendenz setzt und die Verwirklichung des Absoluten, also das, was man bei Hegel Utopie nennen könnte oder in seiner Jugend nennen musste, hat ja genau in diesem Moment eben bestanden. Was da gemeint ist, ist eigentlich, um der Utopie willen, zu verbieten, von der Utopie ein Bild zu machen. In tiefem Zusammenhang mit dem Gebot, du sollst dir kein Bild machen, das wahrscheinlich ebenso die Abwehr der zu billigen, der falschen, der Utopie ist, die sich's abkaufen lässt, wie eigentlich gedacht wird, um der Wirklichkeit der Utopie, um der Wahrheit selber geht. Ich weiß nicht, ob das... Völlig einverstanden. Ob ich überhaupt... Womit wir sogar wieder einen Bogen zu der ersten und sozusagen aktuellen Frage oder dem aktuellen Tatbestand haben, dass Utopie entspannt wird, indem ich sie als seiend darstelle. Als? Oder wenn auch nur in Abschlagszahlungen, als erreicht darstelle. Und eine Abschlagszahlung des Erreichthabens steckt schon darin, dass ich es in einem Buch doch darstellen kann. Hier ist es wenigstens schon wirklich geworden und, wie du sagst, ausgepinselt. Man ist also betrogen, es ist entspannt worden und es wird eine Verdinglichung von ephemeren oder nicht so ephemeren Tendenzen, als wären es schon viel mehr als Tendenzen, als wäre schon der Tag da, eine solche Verdinglichung wird erreicht. Also Bilderstürmerei ist in dem Zusammenhang vollkommen richtig. Und das Ungenügen muss wachgehalten werden, wozu der Tod allerdings dauernd einen Anlass gibt. Es ist in der Tat nicht nur ein Muss er geht, wie der alte Schopenhauer sagt, sondern er reizt unaufhörlich auf, aus jeder Zufriedenheit. Und wenn es noch so groß ist und wenn es noch so viel Wirtschaftswunder und Wohlfahrtsgesellschaft gibt, aber das besteht doch weiter. Ein Nicht-Sein-Sollendes vom Utopischen her, von der Sehnsucht her nach einem in Ordnung kommen oder nach einem überhaupt, wo alles richtig wäre, Freiheit oder im Lot wäre, in einem viel tieferen Sinn oder in einem umfassenderen, tief ist das schon genug, in einem umfassenderen Sinn, als soziale Utopien es darstellte, das ist vorhanden. Und es steht, jetzt komme ich auf den Tod wieder, es gäbe, trotz der Todesangst, die auch die Tiere haben, diese nicht ausgepinselte, sondern reicher erfahrene Todesangst, die die Menschen haben, und das Gefühl, dass Zweckreihen abbrechen, denn Utopie ohne Zweckreihen gibt es natürlich nicht. In einer nicht-teleologischen Welt gibt es sowas gar nicht. Mechanischer Materialismus bei Ulbach kann keine Utopie haben, das ist alles Gegenwart. Mechanische Gegenwart. Also, dass hier eine solche Empfindlichkeit gegen ein Nicht-Sein-Sollendes besteht, ist ein Dasein von Utopie in einem Gebiet, wo es am schwersten hat. Und ich glaube, tätig hier sind wir einig, die wesentliche Funktion, die dann Utopie hat und ihr Dasein, ist eine Kritik am Vorhandenen. Ja. Wenn wir die Schranke nicht schon überschritten hätten, könnten wir sie als Schranke nicht einmal perzipieren. Ja, die Utopie steckt jedenfalls wesentlich in der bestimmten Negation. In der bestimmten Negation dessen, was bloß ist, und das dadurch, dass es sich als ein Falsches konkretisiert, immer zugleich hinweist auf das, was sein soll. Du hast gestern im Gespräch den Spinoza zitiert mit dem Satz »Verum index sui et falsi«, und ich habe das ein bisschen variiert im Sinn dieses dialektischen Prinzips der bestimmten Negation und gesagt, falsum, das Falsche, index sui et veri, das heißt vom Falschen, also von dem als falsch Kenntlichen aus bestimmt sich das Wahre. Und so wenig wir die Utopie auspinseln dürfen, so wenig wir wissen, wie das Richtige wäre, so genau wissen wir allerdings, was das Falsche ist. Und das ist eigentlich die einzige Gestalt, in der es uns überhaupt gegeben ist. Aber meine ich nun doch, und darüber sollten wir vielleicht reden, Ernst, diese Sache hat auch ihr sehr Vertracktes. Denn dadurch, dass es uns verboten ist, das Bild zu machen, passiert auch etwas sehr Schlimmes. Nämlich, dass zunächst einmal man sich dann unter dem, was da sein soll, je mehr es nur als Negatives gesagt werden kann, umso weniger Bestimmtes mehr vorstellen kann. Dann aber, und das ist wahrscheinlich noch viel beängstigender, tendiert dieses Verbot über der konkreten Aussage über die Utopie dazu, das utopische Bewusstsein selber zu diffamieren und das zu verschlucken, worauf es eigentlich anders käme, nämlich diesen Willen, dass es anders ist. Und es ist ganz sicher so, dass das Grauen, das wir im Ostbereich heute erleben, zum Teil damit zusammenhängt, dass im Gefolge dessen, was Marx seinerzeit als Kritik an den französischen Utopisten und an Owen vollzogen hat, eigentlich der Gedanke an die Utopie überhaupt aus der Konzeption des Sozialismus verschwunden ist, dass dadurch die Apparatur, das Wie, die Mittel einer sozialistischen Gesellschaft gegenüber jedem möglichen Inhalt den Vorrang gewinnen, denn den möglichen Inhalt kann man ja nicht sagen und soll man nicht sagen, und dass dadurch also die konsequent utopiefeindliche Theorie des Sozialismus dazu tendiert, nun wirklich zu einer neuen Ideologie für die Beherrschung der Menschen zu werden. Ich glaube, mich zu erinnern aus der Zeit, wie du deine Konflikte in Leipzig hattest, dass Ulbricht, ich will es nicht zitieren, weil ich nicht genau weiß, ob meine Erinnerung exakt ist, dass er damals gegen dich geäußert hat: Eine solche Utopie lässt sich ja gar nicht verwirklichen. Naja, das ist die Spießbürgerphrase. Und wir wollen sie auch gar nicht verwirklichen. Demgegenüber meine ich nun doch, sollten wir eines festhalten. Wenn es wahr ist, dass es heute ginge, dass es möglich wäre, dann wäre die eine der theoretischen Gestalten der Utopie, die, für die ich sicher nicht zuständig bin und du, soweit ich es übersehen kann, auch nicht, dass man konkret sagen würde, was bei dem gegenwärtigen Stand der Produktivkräfte der Menschheit möglich wäre. Das lässt sich konkret und das lässt sich ohne ausmalen und das lässt sich ohne alle Willkür sagen und ohne dass es gesagt würde. Wenn das nicht gesagt würde, wenn dieses Bild nicht auch erscheint, dann weiß man im Grunde gar nicht so ganz, wozu das Ganze eigentlich da ist, wozu die ganze Apparatur eigentlich in Bewegung gebracht wird. Da verzeih, wenn ich mich nun in die unerwartete Rolle des Anwalts des Positiven begebe, aber ich glaube, ohne dieses Moment käme man doch in einer Phänomenologie des utopischen Bewusstseins nicht aus. Herr Bloch, darf ich hier noch einmal vorher zurückfragen? Würden Sie das akzeptieren, was Herr Adorno gesagt hat, dass das utopische Element aus dem Sozialismus, der heute die östliche Welt beherrscht, radikal verschwunden ist? Mit der Hinzufügung, dass es im Westen ja auch verschwunden ist und dass ähnliche Tendenzen bestehen, die eben die Einheit der Epoche wiederherstellen, bei noch so großen Gegensätzen. Hier ist d'accord. D'accord, hier sind West und Ost sind d'accord und sitzen in dem gleichen unerfreulichen Boot. In dem Punkt, dass es soll nichts Utopisches geben, aber nun ist ein Unterschied zwischen dem Auspinseln und dem Verbot des Auspinseln und der Mahnung oder dem Befehl zur Abschiebung darin. Der Auftrag, die Arbeitsmaxime, besser gesagt, die für Marx notwendig war, über das Utopische nun nicht mehr so viel zu reden, das ist doch nur polemisch, für kurze Zeit oder für längere Zeit, im Sinn gegen die abstrakten Utopisten, die die Vorgänger waren, die also glaubten, dass wenn man den Reichen ins Gewissen redet, dann müssen sie doch einsehen, dass es am besten ist, wenn sie den Ast absägen, auf dem sie sitzen, eine sokratische Überschätzung des Intellektualismus der Menschen, also das Interesse kam hier herein, und der Hegelsche Blick für Konkretheit. Das war als Medicina Mentis Speculative, als eine Medizin des allzu spekulativen Denkens und Geistes, war das in seiner Zeit wohl notwendig, und ohne dieses wäre das Kapital vermutlich nicht geschrieben worden und vielleicht auch nicht schreibbar gewesen. Das hat nun schreckliche Wirkungen gehabt. Wie viele schreckliche Wirkungen sind entstanden, dass Marx zu wenig hier sogar ausgepinselt hat, also in der Literatur, in der Kunst, in allen möglichen Angelegenheiten dieser Art, wo nur mal der Name Balzac vorkommt, aber sonst nun statt marxischer Initiativen, die möglich gewesen wären, aus einer höheren Kultur, wie nun Korellasche Initiativen haben, weil es ein leerer Raum ist, in den es hineinging. Aber wie gesagt, ich halte das für einen Zustand, der wissenschaftshistorisch erklärt werden kann, der im Augenblick, wo diese wissenschaftshistorische Situation nicht mehr vorliegt, also wir nicht an einer Überfülle von Utopismus leiden oder der den Weg versperrt, dass das gegenstandslos ist und schreckliche Folgen daraus entstanden sind. Dazu also wäre, wenn ich dich recht verstehe, wäre sogar eine praktische Wendung, eine Wendung des späteren Marx, dass man nämlich sieht, was der Fall ist, ohne jede Spur von Positivismus, ein Positivismus detektivischer Art, der erlaubt ist, um etwas anderem als des positiven Willen im positivistischen Sinn des positiven Willen, das wäre unbedingt notwendig, aber ohne das andere zu vergessen. Ja, denn das ist nicht der Zweck der Übung allein, dass man sagt, es wäre technokratisch etwa möglich, das schon zu erreichen und aus ziemlich leicht durchsehbaren Interessen wird das nun abgeschafft oder klein sondern gemacht. Was? Was wäre der Zweck der Übung? Wir haben vorhin von dem Ganzen gesprochen, auf das es ankommt. Wieso steht man morgens auf? Wieso ist ein Zustand schon in Mitte des 19. Jahrhunderts sogar besonders stark angetreten, dass Wilhelm Raabe einen Satz schreiben konnte: Wenn ich morgens aufstehe, ist mein tägliches Gebet, meine Illusion, meine tägliche Illusion, schenke mir heute. Dass Illusionen notwendig sind, lebenswichtig geworden sind, in einer von utopischem Gewissen und von utopischer Ahnung völlig entblößten Welt. Dasselbe Motiv auch bei Baudelaire übrigens, der die Lüge verherrlicht hat. Dazu, in einer ganz ähnlichen Weise. Und zwischen Baudelaire und Raabe bestehen ja sonst wenig Korrespondenz. Und es gäbe keine französische Revolution ohne die heroischen Illusionen, die das Naturrecht gebracht hat. Und der Zustand wird eben nicht wirklich. Und wenn er wirklich wird, ist er erst recht nicht das, was man sich unter Utopie geträumt, gedacht, gewünscht, erhofft, gefordert hat. Wenn also nun eine Welt einträte, in der die aus durchsichtigen Gründen verhindert ist und durchaus möglich, die ist sogar nicht einmal möglich, sondern es ist erstaunlich, dass sie nicht ist, könnte man sagen. Wenn eine solche Welt, in der Hunger und unmittelbare Not abgeschafft ist, ganz zum Unterschied vom Tod, wenn die abgeschafft ist, wenn diese Welt nun endlich einmal Luft kriegt und freigelassen wird. Aber ohne das andere kommt eben nicht nur die Plattitüde heraus und die graue Prosa und die vollkommene Aussichtslosigkeit und Perspektivenlosigkeit des Daseins hier wie drüben am Ende, sondern ja, es lohnt sich doch auch wieder gar nicht. Und wie Sie vorhin im Gespräch sagten, wenn es am allerbesten geht, dann wacht doch wieder eine Verzweiflung auf, denn wie Brecht sagt, etwas fehlt. Was das ist, weiß man nicht, steht in Margoni. Etwas fehlt. Einer der tiefsten Sätze von Brecht in zwei Worten. Das, was ist das Etwas? Es darf nicht ausgepinselt werden, sondern stelle ich als Sein dar. Es darf aber nicht so eliminiert werden, als ob das nicht wirklich im praktischen Sinn das wäre, dass man sagen kann, es geht um die Wurst. Wenn also auch dieses alles stimmt, so glaube ich, dass trotzdem das nicht aus der Welt zu schaffen ist und auch das Technokratische, auch dieses, das unbedingt eintreten muss und soll, bei dem großen Reich des Utopischen nur ganz kleine Sektoren. Das ist ein geometrisches Bild, das hier nicht zuständig ist, aber doch dieses Bild, was in dem alten Bauernspruch steht, es geht kein Tanz vor dem Essen, es müssen die Menschen erst satt werden und dann getanzt werden. Es ist eine Conditio sine qua non, das überhaupt über das andere ernsthaft und ohne, dass es zum Betrug gebraucht wird, geredet werden kann. Erst wenn sich alle Gäste an den Tisch gesetzt haben, kann der Messias kommen, kann der Christus kommen. Aber sie müssen erst am Tisch sitzen und dann können wir reden. Also, der gesamte Marxismus, auch in seiner leuchtendsten Form gebracht und in seiner ganzen Verwirklichung antizipiert, ist nur eine Bedingung für ein Leben in Freiheit, ein Leben in Glück, ein Leben in möglicher Erfüllung. Ein Leben mit Inhalten. Ja, darf ich noch ein Wort sagen? Wir sind ja sehr merkwürdig nahe gekommen an den ontologischen Gottesbeweis, Ernst. Das ist überraschend. Denn in dem, was du sagst, steckt ja das drin, dass wir den Begriff von dem, was du mit Brecht genannt hast, was fehlt, eigentlich gar nicht haben könnten, wenn es nicht Fermente, Keime, dessen, was dieser Begriff sagt, eigentlich gäbe. Und eigentlich würde ich denken, dass, wenn es nicht eine Spur von Wahrheit an dem ontologischen Gottesbeweis gibt, das heißt, dass in der Gewalt des Begriffs selber auch das Moment seiner Wirklichkeit schon mitbeteiligt, dann könnte es nicht nur keine Utopie geben, sondern dann könnte es kein Denken geben. Ja, das war eigentlich der Begriff, auf den ich zum Schluss noch heraus wollte. Wir haben ihn schon angedeutet, Herr Professor Adorno. Wir hatten gesagt, die Utopie bezieht sich auf das, was fehlt. Und die Frage, die zum Schluss noch zu stellen wäre, in welcher Dimension realisiert denn der Mensch Utopie? Und hier ist ja eigentlich das Wort Hoffnung fällig. Und das sollte vielleicht noch geklärt werden, was Hoffnung eigentlich ist und was sie nicht ist. Es geht in der Hoffnung das um, was Vollkommenheit ist. Also insofern, unter logischer Gottesbeweis, ein Perfektissimum, das aber hier gesetzt wird als etwas, das gleichzeitig ein Realissimum impliziert, was nicht haltbar ist. Aber Unvollkommenheit, die wird impliziert durch Vollkommenheit, insofern, dass sie als das Unvollendete, Unerträgliche, nicht zu duldende, zweifellos dadurch erst sich auch erschließt. Es gäbe sonst gar keine Unvollkommenheit. Nicht nur in unserer Auffassung, sondern Sache gäbe es nicht, wenn in dem Prozess, der nicht wäre, wenn etwas nicht wäre, das nicht sein sollte, wenn in dem Prozess die Vollkommenheit nicht umginge. Und zwar als kritisches Moment, das ist auch bei Hegel, da ist die Antithese ja schließlich von der auf dem Weg in ihrem Exil sich befindliche Vollkommenheit mit gemeint, obwohl im Exil befindliche Vollkommenheit so unhegelianisch wie denkbar ist. Kabbalistisch. Eines dagegen ist sicher, und da sind wir einig, nach einigem erledigten Missverstehen. Hoffnung ist das Gegenteil von Sicherheit, ist das Gegenteil vom Hände in den Schoß legen, ist das Gegenteil eines naiven Optimismus. In ihr steckt dauernd die Kategorie der Gefahr. Also Hoffnung ist nicht Zuversicht. Hoffnung ist enttäuschbar? Hoffnung ist nicht Zuversicht. Wenn sie nicht enttäuschbar wäre, wäre sie keine Hoffnung. Das gehört zu ihr. Ja. Denn dann würde sie ausgepinselt sein und würde sich herunterhandeln lassen. Und würde dann kapitulieren und würde sagen, das ist das, was ich erhofft habe. Also Hoffnung ist kritisch, Hoffnung ist enttäuschbar. Hoffnung aber nagelt doch immerhin eine Flagge an den Mast. Auch im Untergang, indem das nicht akzeptiert wird, auch wenn es noch so mächtig ist und wenn es als allein real ist, sodass zur Hölle noch gesagt werden kann. Das ist die Hölle und es gibt einen tantalushaften oder sisyphushaften Prozess, mein Protest mindestens dagegen. Mit dem können wir gar nichts anfangen. Das wäre ein Zustand, in dem es keinen Ausweg mehr gibt. Aber Hoffnung ist nicht Zuversicht, Hoffnung ist überlagert von Gefahren und sie ist das Bewusstsein der Gefahr und gleichzeitig die bestimmte Negation dessen, was das Gegenteil von dem Erhoffbaren dauernd auch möglich macht. Möglichkeit ist kein Hurra-Pantheismus, gar nichts. Im Möglichen ist auch das Gegenteil, im Möglichen ist auch die Vereitelung. In der Hoffnung ist impliziert die Vereitelbarkeit. Außer der Gewinnbarkeit. Aber ich brauchte das Wort Prozess, der vielen Sinn hat, einen chemischen Sinn hat, einen medizinischen Sinn hat, einen juristischen Sinn hat und einen Heilssinn hat. Es gäbe gar keinen Prozess, wenn ich etwas wäre, das nicht sein sollte. Sonst wäre kein Prozess ledig, sonst hätten wir wirklich die verruchte Ontologie des Ontos on als eines Realissimum bereits erreicht. Indem das nicht der Fall ist, schwebt das dauernd darüber. Und ein Satz, den ich am Ende, glaube ich, ein Satz, den wir alle unterschreiben können, ist ein einfacher Satz, merkwürdigerweise von Oscar Wilde. Eine Karte der Welt verdient nicht einmal einen Blick, wenn das Land Utopia auf ihr fehlt. NDR 3, Abendstudio. Im Radiomuseum hörten Sie Die Utopie und ihre Gefährdungen. Theodor W. Adorno und Ernst Bloch im Gespräch. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1964. Heute in einer Woche folgt das Feature Das scheintote Brügge von Alfred Andersch.